Als der Mond schien, flickte ich meine Lumpen, wusch meine Windeln im Fuß. Als der Mond schien, als der Mond schien, als der Mond schien. Wisst ihr was? Wir haben heute tierisch Vollmond. Ja. Daran habe ich nämlich gerade gedacht. Ich mache da weiter, wo ich aufgehört habe. Ist recht? Als der Mond schien, flickte ich meine... Dieser verfluchte Vollmond. Wenn ich mich jetzt noch einmal versinge, trete ich nie wieder im Leben auf. Im Café Giesing. Als der Mond schien, flickte ich meine Lumpen, wisch meine F- Also ich nehme, was ich eben gesagt habe, alles zurück. Ich werde das mal für mich alleine memorieren. Jetzt kann ich nicht mehr Gitarre spielen. Als der Mond schien, flickte ich meine Lumpen, wusch meine Wunden im Fluss und weinte dabei vor Schwäche und Wut, bis der Schlaf mir die Augen schloss. Doch noch einmal ging ich zurück in die Stadt und hatte dabei einen Plan, denn es war Sonntag, die Bürger traten in